dritter Teil. Monsieur Léon hatte neben dem Studium der Rechte fleißig die Chaumière besucht und verzeichnete dort sogar hübsche Erfolge bei den Grisetten, denn diese fanden ihn distinguiert. Er war ein sehr ordentlicher Student. Er trug die Haare weder zu lang noch zu kurz, verbrauchte nicht schon am ersten des Monats das Geld für ein volles Quartal und stand auf gutem Fuße mit seinen Professoren. Über die Stränge geschlagen hatte er nie, teils aus Kleinmut, teils aus Zartgefühl. Oft, wenn er zum Lesen in seinem Zimmer blieb oder abends unter den Linden im Luxembourg saß, geschah es, dass ihm sein Code Civil zu Boden fiel und die Erinnerung an Emma ihn übermannte. Doch mit der Zeit wurde dieses Gefühl schwächer und andere Begierden türmten sich darüber, obgleich es weiterlebte durch sie hindurch. Denn Léon hatte nicht alle Hoffnung verloren. Und es gab für ihn so etwas wie ein vages Versprechen, das in der Zukunft winkte, gleich der güldenen Frucht an einem Wunderbaum. Und als er sie nach dreijähriger Abwesenheit wiedersah, erwachte seine Leidenschaft von neuem. Er müsse, so dachte er, sich endlich entschließen und sie besitzen wollen. Zudem hatte er seine Schüchternheit im Umgang mit fröhlicher Gesellschaft verloren und er kehrte in die Provinz zurück, voller Verachtung für alles, was nicht mit lacklederndem Fuße über den Asphalt des Boulevards stolzierte. Neben einer Pariserin in Spitzen, im Salon irgendeines berühmten Doktors, einer Persönlichkeit mit Ordensspangen und Equipage, hätte der arme Kanzlist wahrscheinlich gezittert wie ein Kind. Doch hier in Rouen, am Hafen, vor der Frau dieses kleinen Arztes, fühlte er sich wohl in seiner Haut und war schon im Voraus gewiss zu beeindrucken. Selbstsicherheit hängt ab von der Umgebung, wo sie auftritt. Im Halbgeschoss redet man nicht wie im vierten Stock. Und die reiche Frau scheint zur Wahrung ihrer Tugend all ihre Geldscheine bei sich zu tragen wie einen Panzer im Futter ihres Mieders. Als Léon sich am Vorabend von Monsieur und Madame Bovary getrennt hatte, war er ihnen mit einigem Abstand auf der Straße gefolgt. Nachdem er gesehen hatte, dass sie in der Croix Rouge verschwanden, hatte er kehrt gemacht und die ganze Nacht über einen Plan gebrütet. Am nächsten Tag, gegen 5, betrat er die Küche des Gasthofs, die Kehle wie zugeschnürt, die Wangen bleich, doch mit jener hasenfüßigen Entschlossenheit, die nichts aufhalten kann. »Monsieur ist nicht da«, antwortete ein Dienstbote. Das schien ihm ein gutes Zeichen. Er ging hinauf. Sie war über sein Kommen nicht verwundert. Im Gegenteil, sie entschuldigte sich sogar, weil sie vergessen hatte, ihm zu sagen, wo sie logierten. »Oh, das habe ich geahnt«, erwiderte Léon. »Wie?« Er behauptete, er sei vom Zufall, durch einen Instinkt zu ihr geführt worden. Sie musste lächeln. Und zugleich erzählte Léon, um seine Dummheit auszubügeln, er habe den ganzen Vormittag damit verbracht, in sämtlichen Hotels der Stadt nach ihr zu suchen. »Sie haben sich also fürs Hierbleiben entschieden«, fügte er hinzu. »Ja«, sagte sie, »und ich habe einen Fehler begangen. Man darf sich nicht an unmögliche Vergnügungen gewöhnen, wenn einen 1000 Pflichten erwarten.« »Oh, ich kann mir denken, eben nicht«, denn sie sind nun mal keine Frau. Freilich, auch die Männer hatten ihre Sorgen, und so begann das Gespräch mit einigen philosophischen Betrachtungen. Emma verbreitete sich des Längeren über das Elend irdischer Zuneigungen und die ewige Einsamkeit, in welcher das Herz gefangen bleibt. Um sich hervorzutun oder aus naiver Nachahmung ihrer Melancholie, die ansteckend wirkte, erklärte der junge Mann, er habe sich während seiner gesamten Studienzeit furchtbar gelangweilt. Die Prozessführung war ihm zuwider, andere Aufgaben lockten ihn, und seine Mutter hörte nicht auf, ihn zu quälen in jedem Brief. Denn immer genauer benannten alle beide, je länger sie miteinander sprachen, die Gründe ihres Leids. Und sie gerieten während dieser sich steigernden Herzensergüsse ein wenig in Erregung. Zuweilen aber scheuten sie vor der völligen Offenlegung eines Gedankens und versuchten, einen Satz zu finden, der ihn dennoch ausdrücken konnte. Sie beichtete keineswegs ihre Leidenschaft für einen anderen. Er sagte nicht, dass er sie vergessen hatte. Vielleicht entsann er sich nicht mehr seiner Soupers nach dem Ball mit den Debardeuses, und sie erinnerte sich wohl nicht an ihre einstigen Rendezvous, wenn sie frühmorgens durchs Gras lief zum Schloss ihres Liebhabers. Die Geräusche der Stadt drangen kaum bis zu ihnen, und das Zimmer schien eigens so klein, damit ihr Alleinsein noch trauter war. Emma, im Frisiermantel aus Barchent, hatte ihren Chignon gegen die Rückenlehne des alten Sessels gelegt. Die gelbe Wandtapete bildete hinter ihr eine Art Goldgrund, und ihr bloßer Kopf war verdoppelt im Spiegel, mitsamt dem weißen Scheitel in der Mitte und den Ohrläppchen, die unter ihren breiten Haarstreifen hervorlugten. »Aber verzeihen Sie mir«, sagte sie, »was für ein Fehler. Ich langweile Sie mit meinen ewigen Klagen.« »Nein, nie und nimmer. Wenn Sie wüssten«, fuhr sie fort, zur Decke aufblickend mit ihren schönen Augen, aus denen eine Träne kullerte, »was ich mir alles erträumt hatte. Und ich erst. Oh, was habe ich gelitten. Oft stürzte ich hinaus, lief umher, irrte über die Quais und betäubte mich im Lärm der Menge. Die fixe Idee aber, die mich verfolgte, ich wurde sie nicht los.« Auf dem Boulevard gibt es bei einem Kunsthändler einen italienischen Stich. Er zeigt eine Muse, in eine Tunika gehüllt, schaut sie hinauf zum Mond, vergiss mein nicht im aufgelösten Haar. Irgendetwas trieb mich unablässig dorthin. Stundenlang habe ich davor gestanden. Dann mit bebender Stimme, sie war ihnen ein wenig ähnlich. Madame Bovary drehte den Kopf zur Seite, damit er das Lächeln nicht sah, das unwiderstehlich um ihre Lippen spielte. »Oft«, fuhr er fort, »habe ich Ihnen Briefe geschrieben, die ich anschließend zerriss.« Sie erwiderte nichts. Er sprach weiter. »Ich malte mir bisweilen aus, ein Zufall werde Sie hierher führen. Ich meinte, sie an irgendeiner Straßenecke zu erkennen, und ich verfolgte alle Fiaker, aus deren Tür ein Schal flatterte, ein Schleier so wie ihrer.« Sie schien entschlossen, ihn reden zu lassen und nicht zu unterbrechen. Mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf betrachtete sie die Rosette auf ihren Pantöffelchen und machte dann und wann unter dem Atlas kleine Bewegungen mit ihren Zehen. Dann aber seufzte sie, »Das Schlimmste ist doch, nicht wahr, wenn man, so wie ich, ein nutzloses Leben führt. Könnte unser Leid jemandem helfen, dann würde man sich trösten mit dem Gedanken an das erbrachte Opfer.« Er begann, die Tugend zu rühmen, die Pflichterfüllung und stumme Hingabe, denn auch er verspürte ein unglaubliches Bedürfnis nach Selbstentäußerung, das er nicht stillen konnte. »Wie gern wäre ich«, sagte sie, »eine Ordensschwester im Hospital.« »Ach«, entgegnete er, »leider gibt es für uns Männer keine so frommen Dienste, und ich sehe weit und breit keinen Beruf, es sei denn vielleicht den des Arztes.« Mit einem leichten Schulterzucken unterbrach ihn Emma und klagte über ihre Krankheit, an der sie beinahe gestorben war. »Wie schade, sie würde jetzt nicht mehr leiden.« Sogleich sehnte sich Leon nach der Grabesstille, und eines Abends hatte er gar sein Testament geschrieben und verfügt, man möge ihn in jene schöne, samtgefasste Bettdecke hüllen, die er von ihr bekommen hatte, denn so wären sie am liebsten gewesen. Und alle beide formten sich ein Ideal, nach dem sie jetzt ihr vergangenes Leben zurechtbogen. Außerdem ist die Sprache ein Presswerk, das die Gefühle immer weiter plattwalzt. »Doch bei dem Märchen mit der Bettdecke? Warum bloß?« fragte sie. »Warum?« Er zögerte. »Weil ich sie sehr gemocht habe.« Und während Leon sich freute, denn er hatte die Schwierigkeit gemeistert, schielte er aus dem Augenwinkel nach ihrem Gesicht. Es glich dem Himmel, wenn ein Windstoß die Wolken verjagt. Der Haufen trauriger Gedanken, der sie verdüsterte, schien sich aufzulösen in ihren blauen Augen. Ihr ganzes Antlitz strahlte. Er wartete. Schließlich antwortete sie: »Ich habe es immer geahnt.« Nun erzählten sie einander von den kleinen Ereignissen jenes fernen Lebens, dessen Freuden und Melancholien sie eben zusammengefasst hatten in einem einzigen Wort. Er erinnerte sich an den Klematis-umrankten Laubengang, an die Kleider, die sie getragen hatte, die Möbel in ihrem Zimmer, ihr ganzes Haus. »Und unsere armen Kakteen, was ist aus ihnen geworden?« »Die sind im Winter erfroren.« »Ach, was habe ich an sie gedacht, wahrhaftig?« Oft sah ich sie vor mir, wie einst, wenn im Sommer morgens die Sonne auf den Jalousien stand und ich ihre beiden bloßen Arme erblickte zwischen den Blumen. »Armer Freund«, sagte sie und reichte ihm die Hand. Leon drückte darauf rasch seine Lippen, dann, als er tief Atem geholt hatte, »Sie waren seinerzeit für mich eine unergründliche Macht, die mein Leben verzauberte. Einmal zum Beispiel kam ich zu Ihnen«, »aber das wissen Sie bestimmt nicht mehr.« »Doch«, sagte sie, »weiter.« »Sie waren unten im Vorzimmer, ausgehbereit, schon auf der letzten Stufe. Sie trugen sogar einen Hut mit blauen Blümchen, und ohne dass Sie mich aufgefordert hätten, gegen meinen eigenen Willen habe ich Sie begleitet. Doch mit jeder Minute wurde mir meine Dummheit bewusster, und ich lief weiter neben ihnen her, wagte nicht, einfach mit ihnen zu gehen und wollte sie auch nicht verlassen. Wenn sie einen Laden betraten, blieb ich draußen auf der Straße, beobachtete durchs Fenster, wie sie ihre Handschuhe abstreiften und das Geld auf den Tresen zählten. Anschließend haben sie bei Madame Tüvache geklingelt, und ich stand da wie ein Trottel vor der großen, schweren Tür, die hinter ihnen ins Schloss gefallen war.« Madame Bovary wunderte sich beim Zuhören, dass sie so alt war. All diese wieder auftauchenden Dinge schienen ihre Existenz zu dehnen, ganz so, als gäbe es unermessliche Gefühlsräume, in die sie nun zurückkehrte. Und von Zeit zu Zeit sagte sie mit leiser Stimme und halbgeschlossenen Lidern: »Ja, so war's, so war's, so war's.« Sie hörten, wie es 8 schlug von den verschiedenen Uhren des Beauvoisin-Viertels, das voll ist mit Pensionaten, Kirchen und großen verlassenen Palais. Sie redeten nicht mehr, aber sie fühlten, während sie einander anschauten, ein Säuseln in ihren Köpfen, als entströmten irgendwelche Laute wechselseitig ihren starren Blicken. Sie fassten sich an den Händen. Und die Vergangenheit, die Zukunft, die Erinnerungen und die Träume, alles verschmolz in der Wohligkeit dieser Verzückung. Die Nacht wurde undurchdringlicher an den Wänden, wo halb verloren im Dunkeln noch die grellen Farben von 4 Drucken schimmerten. 4 Szenen aus La Tour de Nesle, darunter Legenden auf Spanisch und Französisch. Durch das Guillotinenfenster sah man einen Zipfel schwarzen Himmels zwischen Spitzdächern. Sie stand auf, entzündete 2 Kerzen auf der Kommode, dann setzte sie sich wieder. »Nun«, seufzte Leon. »Nun«, erwiderte sie. Und er überlegte, wie er an das unterbrochene Gespräch anknüpfen konnte. Da sagte sie: »Wie kommt es, dass mir von solchen Gefühlen bisher niemals irgendwer gesprochen hat?« Der Kanzlist beteuerte, ideale Naturen seien nun einmal schwer zu verstehen. Er hingegen habe sie auf den ersten Blick geliebt. Und er verzweifle beim Gedanken an das Glück, das ihnen zuteil geworden wäre, hätte eine Fügung des Zufalls sie früher zusammengeführt und miteinander vereint auf unlösbare Weise. »Ich habe zuweilen daran gedacht«, sagte sie. »Ein Traum«, murmelte Leon. Und zärtlich mit der blauen Borte ihres langen weißen Gürtels spielend, fügte er hinzu: »Was hindert uns denn, neu zu beginnen?« »Nein, mein Freund«, erwiderte sie, »ich bin zu alt, Sie sind zu jung. Vergessen Sie mich, andere werden Sie lieben, und Sie werden wieder lieben.« »Nicht wie Sie«, rief er. »Was sind Sie nur für ein Kindskopf? Wir müssen vernünftig sein, ich will es.« Sie führte ihm die Unmöglichkeiten ihrer Liebe vor Augen und dass sie beide ganz wie einst sich mit geschwisterlicher Freundschaft begnügen mussten. Sprach sie im Ernst? Das wusste Emma wohl selber nicht. Zu gefangen vom Zauber der Verführung und der Notwendigkeit, sich gegen ihn zu wehren, und während sie den jungen Mann mit gerührtem Blick ansah, erwehrte sie sich behutsam der schüchternen Liebkosungen, die seine zitternden Hände wagten. »Oh, verzeihen Sie«, sagte er zurückweichend. Und Emma packte eine seltsame Furcht vor dieser Schüchternheit, die gefährlicher war als Rodolphs Draufgängertum, wenn er mit weit ausgebreiteten Armen näher kam. Nie zuvor war ein Mann ihr so schön erschienen. Eine hinreißende Arglosigkeit lag in seinem ganzen Benehmen. Er hielt die langen, seidigen Wimpern gesenkt, die sich sachte wölbten. Seine Wange mit der zarten Haut errötete, so dachte sie, aus Verlangen nach ihr. Und Emma spürte unwiderstehliche Lust, ihre Lippen dagegen zu pressen. So beugte sie sich vor, wie um auf die Uhr zu schauen. »Mein Gott, wie spät ist es«, sagte sie, »und wir plaudern und plaudern.« Er verstand den Fingerzeig und nahm seinen Hut. »Darüber habe ich sogar die Vorstellung vergessen, wo mich der arme Bovary eigens hier gelassen hat. Monsieur Lormeau aus der Rue Grand Pont und seine Frau sollten mitkommen.« Und nun war die Gelegenheit versäumt, denn am nächsten Tag würde sie fahren. »Wirklich?« fragte Leon. »Ja?« »Ich muss Sie aber noch einmal sehen«, fuhr er fort. »Ich wollte Ihnen unbedingt sagen...« »Was?« »Etwas Wichtiges, Ernstes.« »Oh nein, Sie werden nicht fahren, das ist unmöglich. Wenn Sie wüssten...« »Hören Sie, haben Sie denn nichts verstanden, nichts erraten?« »Dabei reden Sie geschickt«, sagte Emma. »Ach, immer nur Scherze, Schluss damit. Bitte erlauben Sie, dass ich Sie wiedersehe. Einmal, ein einziges Mal.« Sie stockte. Dann, als würde sie ihre Meinung ändern. »Aber nicht hier.« »Wo immer Sie möchten. Passt es Ihnen?« Sie schien zu überlegen, dann kurz und bündig. »Morgen um 11 in der Kathedrale.« »Ich werde da sein«, rief er und griff nach ihren Händen, die sie ihm entwand. Und da sie alle beide standen, er hinter ihr und Emma mit gesenktem Kopf, beugte er sich über ihren Hals und küsste sie lange auf den Nacken. »Sie sind ja verrückt, oh, Sie sind verrückt«, sagte sie mit gurrendem Gekicher, während er sie immer weiter küsste. Nun reckte er den Kopf über ihre Schulter und suchte nach Einverständnis in ihren Augen. Sie blickten auf ihn mit eisiger Würde. Leon wich 3 Schritte zurück bis an die Tür. Auf der Schwelle blieb er stehen. Dann flüsterte er mit bebender Stimme: »Auf morgen.« Sie antwortete mit einem Nicken und verschwand wie ein Vogel im Nebenraum. Emma schrieb dem Kanzlisten noch am Abend einen endlosen Brief, in dem sie die Verabredung zurücknahm. Jetzt sei alles vorbei. Sie dürften einander um ihrer beider Glück willen nie wieder begegnen. Doch als der Brief verschlossen war, kam sie in große Verlegenheit, denn sie kannte Leons Adresse nicht. »Ich werde ihn selbst überreichen«, sagte sie sich. »Er kommt ja.« Am nächsten Tag, bei offenem Fenster und auf dem Balkon dahinträllernd, wichste Leon eigenhändig seine Escarpins, sogar in mehreren Schichten. Er zog eine weiße Hose an, feine Socken, einen grünen Rock, goss alles, was er an Duftwässern besaß, auf sein Taschentuch. Dann ließ er sich Locken drehen und wieder ausdrehen. Das verlieh seinem Haar mehr natürliche Eleganz. »Es ist noch zu früh«, dachte er mit einem Blick auf die Kuckucksuhr des Perückenmachers, deren Zeiger auf 9 standen. Er las ein altes Modejournal, ging hinaus, rauchte eine Zigarre, lief drei Straßen entlang, dachte, nun sei es an der Zeit, und schlenderte lässig zum Vorplatz von Notre Dame. Es war ein schöner Sommermorgen. Silberzeug blinkte in den Läden der Goldschmiede, und das schräg auf die Kathedrale fallende Licht streute ein Schimmern auf die Kanten der grauen Steine. Ein Vogelschwarm wirbelte am blauen Himmel um die Türmchen mit Spitzenwerk. Der von Geschrei widerhallende Platz duftete nach den Blumen, die sein Pflaster säumten, Rosen, Jasmin, Nelken, Narzissen und Nachthyazinthen, ungleichmäßig verteilt zwischen feuchtem Grün, Katzenkraut und Vogelmiere. Der Brunnen in der Mitte sprudelte, und zwischen den zu Pyramiden gestapelten Zuckermelonen unter ausladenden Schirmen wickelten barhäuptige Marktfrauen Veilchensträuße in Papier. Der junge Mann nahm einen. Es war das erste Mal, dass er Blumen kaufte für eine Frau, und während er an ihnen roch, schwoll seine Brust vor Stolz, als fiele die Huldigung, die einer anderen bestimmt war, zurück auf ihn selbst. Zugleich hatte er Angst, man könnte ihn sehen. Entschlossen betrat er die Kirche. Der Schweizer stand auf der Schwelle, in der Mitte des linken Portals, unter der tanzenden Marianne. Federbusch auf dem Kopf, Rapier an der Wade, Stock in der Hand, würdevoller als ein Kardinal und glänzend wie ein Abendmahlskelch. Er näherte sich Leon, und mit jenem Lächeln voll frommer Güte, das Geistliche aufsetzen, wenn sie mit Kindern reden. »Monsieur ist nicht von hier. Monsieur möchten die Sehenswürdigkeiten der Kirche besichtigen?« »Nein«, sagte der. Und er machte zunächst eine Runde durch die Seitenschiffe. Dann schaute er hinaus auf den Platz. Emma war nirgends zu sehen. Er ging zurück bis zum Chor. Das Mittelschiff spiegelte sich in den vollen Weihwasserbecken mit dem Ansatz der Spitzbogen und Teilen der Buntglasfenster. Der Widerschein dieser Bilder jedoch brach sich am Marmorrand und lief weiter auf den Steinplatten wie ein scheckiger Teppich. Das helle Tageslicht von draußen fiel mit drei gewaltigen Strahlen in die Kirche durch die drei offenstehenden Portale. Von Zeit zu Zeit lief hinten ein Küster vorbei und machte vor dem Altar den schrägen Kniefall der Frommen, die es eilig haben. Die Kristalllüster hingen reglos. Im Chor brannte eine silberne Lampe, und aus den Seitenkapellen, den düsteren Kirchenteilen, drang bisweilen etwas wie schwere Seufzer, verbunden mit dem Klang eines herabfallenden Gitters, dessen Echo widerhallte unter den hohen Gewölben.